Lektion 5 Übung 2 Bruno, was ist denn mit dir los? Du siehst müde aus. Hast du nicht gut geschlafen? Sehr schlecht. Ich habe fast gar nicht geschlafen. Was fehlt dir denn? Bist du krank? Ach, ich weiß nicht. Ich habe schon seit ein paar Tagen Kopfschmerzen. Jetzt habe ich auch noch Halsschmerzen und Husten. Hast du vielleicht auch Fieber? Ja, vielleicht. Du musst deine Temperatur messen. Hast du das schon gemacht? Nein, aber das mache ich gleich. Und iss was. Ich mache dir einen heißen Tee. Ach nein, ich habe keinen Appetit. Mir ist auch ziemlich übel. Dir ist übel? Hast du vielleicht etwas Falsches gegessen? Das glaube ich nicht. Also, ich meine, du solltest heute im Bett bleiben. Nimm erst mal eine Tablette. Aspirin hilft. Oder du gehst zum Arzt. Was meinst du? Ich glaube, ich gehe wieder ins Bett.